Hi! Neues Video mit dem Thema, das alle beschäftigt, dem schrecklichen Krieg in Syrien und mit der Türkei, mit den Kurden. Was machen die Flüchtlinge? Oh mein Gott! Also, ja. Und das sehen wir uns heute an. Gehen wir wieder Arsch auf Grundeis. Wir wissen nicht, wie das ausgeht. Das ist eins unserer großen Angstthemen. Dann natürlich der berechtigte Hass gegen Lucke, warum Faschos wieder an der Uni sind, das kann eigentlich gar nicht sein. Kann ich ja nicht nachvollziehen, wie das überhaupt passieren konnte. Also man kann ja sagen, nee, du bist gekündigt oder irgendwas. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht, aber der Staat schützt halt Faschisten. Ja, während den Anfängen, in einem Bonusvideo, das ihr auch noch angucken könnt, ist natürlich über den schrecklichen Terrorakt in Halle, der Antisemitismus in Deutschland wird immer stärker. Das liegt natürlich nur an den Rechtsradikalen, das muss man sagen. Und die AfD... muss man sagen, mit Schuld. Ja. Also eigentlich der Kanalisationspunkt. Ja, absolut. Ja. Fakt. Das analysieren wir alles für euch. Wenn ihr das richtige Video sehen wollt, in voller Länge, ist unten verlinkt. Klickt da drauf. Wir freuen uns auf jeden Klick. Verbreiten Sie das. Ansonsten sehen wir uns bald wieder und bleiben Sie uns gewogen. Bis denn.